Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Das letzte Mal hast du mehrere Freunde zu dir nach Hause eingeladen und du hast einige Ausdrücke gelernt, die man auf einem Familientreffen verwenden kann. Wollen wir das kurz wiederholen? Gerne. Gut. Wie sagt man dann zum Beispiel, ich freue mich sehr, deine Familie kennenzulernen auf Chinesisch? Man sagt, 我很高兴认识你的家人. 我很高兴认识你的家人. Und wie sagt man auf Chinesisch, wenn man eine Spezialität präsentieren möchte? Ich glaube, man sagt, 这是我的拿手菜. 拿手菜, Spezialität? Richtig. Iss doch etwas, heißt auf Chinesisch, 你多吃点. 你多吃点. Und zum Schluss, 下次请你们到我家做客. Nächstes Mal seid ihr bei mir zu Hause eingeladen. 下次请你们到我家做客. Und hier noch einmal die gesamte Unterhaltung der letzten Lektion. 欢迎你来做客. 我很高兴认识你的家人. 这是我的拿手菜, 你尝尝. 哦, 不错, 挺好吃的. 你多吃点儿。我吃饱了。下次请你们到我家做客。有时间一定去。 So viel zur Wiederholung und nun kommt unsere heutige Lektion. 您先请，别这么客气。为我们的合作成功，干杯。 为大家的身体健康干杯！感谢你们的热情款待。Heute gibt es viele Ganbei in unserer Lektion. Das stimmt. Wir nehmen auch an einem Bankett teil. Wunderbar, da gibt es sicher viel zu essen. Bestimmt. Etwas anderes. Auf Deutsch sagt man doch die Dame zuerst, wenn man als Mann zu seiner Begleitung besonders höflich sein möchte. Auf Chinesisch sagt man dazu 您先请, was so viel heißt wie bitte nach Ihnen. Dieser Ausdruck kann jedoch auch zu anderen Anlässen verwendet werden, etwa auf einem Bankett. Wenn man dort 您先请 zu jemandem sagt, so weist man darauf hin, dass dieser sich zuerst bedienen soll. 您先请. Nin ist sie, die Höflichkeitsform von du. Das Pronomen wird von Jüngeren gegenüber Älteren oder dem Vorgesetzten verwendet, aber auch vom Gastgeber, um Höflichkeit und Respekt auszudrücken. Nin. Xian, zuerst. Xian. Qing, bitte. Qing. Nin xian qing. Bitte nach Ihnen. 您先请。您先请。谢谢。 Was ist denn eine angemessene Antwort auf 您先请? Mein Vorschlag ist 别这么客气。别这么客气。别 nicht. 别这么 so oder auf diese Weise. 这么客气 höflich. 客气。 别这么客气。别这么客气. Aber doch nicht so förmlich. Hören wir uns nun die zweite Konversation an. 你是客人，请坐这儿。好，别这么客气. Auf einem Bankett werden viele Toasts ausgesprochen, zum Beispiel auf erfolgreiche Zusammenarbeit. Wie sagt man das auf Chinesisch? Man sagt, 为我们的合作成功。 干杯。 为我们的合作成功干杯。 为 ist eine Präposition und bedeutet hier für. 为 我们的 unsere 我们的 合作 Zusammenarbeit 合作 成功 Erfolg 成功 干杯 Prost 干杯 为我们的合作成功干杯 为我们的合作成功干杯 Auf erfolgreiche Zusammenarbeit 为我们的合作成功干杯 为大家的身体健康干杯 Es gibt nichts Wichtigeres als eine gute Gesundheit. Darum einen Toast auf die Gesundheit. Auf Chinesisch sagt man dazu 为大家的身体健康干杯 为大家的身体健康干杯。 为 für 为 大家的 alle 大家的 身体 Körper 身体 健康 Gesundheit 健康 干杯 Prost 干杯 为大家的身体健康干杯 为大家的身体健康干杯 Auf gute Gesundheit Hier noch einmal der dritte Dialog 为我们的合作成功干杯 为大家的身体健康干杯 Bevor ich ein Bankett verlassen kann, muss ich mich natürlich beim Gastgeber für die Gastfreundschaft bedanken. Was sagt die Chinesen in solch einem Fall? Wir sagen, 感谢你们的热情款待。 感谢你们的热情款待。 感谢 ,danken, sich bedanken. 感谢 你们的Eure 你们的 热情 Herzlich 热情 款待 Gastfreundschaft 款待 感谢你们的热情款待 感谢你们的热情款待 Danke für eure Gastfreundschaft 时间不早了我们该走了感谢你们的热情款待。 欢迎你们以后常来。 Und nun kommt die gesamte Unterhaltung der heutigen Lektion. 您先请。 谢谢。 你是客人，请坐这儿。 好，别这么客气。 为我们的合作成功干杯。 为大家的身体健康干杯。 时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。 欢迎你们以后常来。 Okay, so viel zu den Dialogen. Und noch einige Hinweise zur chinesischen Kultur. Bescheidenheit ist eine traditionelle Tugend der Chinesen. Ein chinesisches Sprichwort dazu lautet 谦受益满招损 Das bedeutet Stolz verletzt, Bescheidenheit tut gut.Mit Bescheidenheit ist in diesem Zusammenhang auch Aufgeschlossenheit gemeint, sowie Offensein für neue Vorschläge und Anregungen. Auch ein angemessenes Benehmen beim Austausch mit anderen wird damit verbunden. Hauptbestandteil der Bescheidenheit, wie sie von den Chinesen verstanden wird, sind Respekt anderen gegenüber zu zeigen, sowie höflich und zurückhaltend zu sein. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Lektion.Wie immer gibt es noch ein kleines Quiz für Sie. Wie sagt man bitte nach Ihnen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。